Mit mehreren Kameraden zusammen kam er in Waldzell als Fußwanderer an. Voll hoher Erwartung und Bereitschaft schritt er durch das Südtor und war sofort gewonnen und bezaubert von dem uralten Städtchen und dem gewaltig ausgedehnten einstigen Zisterzienserkloster, das die Schule beherbergte. Noch ehe er neu eingekleidet war, machte er sich allein auf den Weg, um seine neue Heimat zu entdecken, fand den Fußpfad, der auf den Resten der einstigen Stadtmauer über dem Flusse hinführt, blieb auf der gewölbten Brücke stehen und horchte auf das Rauschen des Mühlwehrs. Er ging am Friedhof vorbei, die Lindenallee hinab, sah und erkannte hinter den hohen Hecken den Vicus Lusorum, die kleine Extrastadt der Glasperlenspieler. Festhalle, Archiv, Lehrsäle, Gäste- und Lehrerhäuser. Aber Knecht spürte noch anderen Zauber. Es war die kleine Stadt, das Stückchen profaner Welt mit Wandel und Handel, mit Hunden und Kindern, mit Gerüchen nach Kaufläden und Handwerken, mit bärtigen Bürgern und dicken Frauen hinter den Ladentüren, spielenden und johlenden Kindern, spöttisch blickenden Mädchen. Eine weniger stille, aber buntere und reichere Welt als in Eschholz. Die Schule freilich war vorerst die genaue Fortsetzung der vorigen, wenn auch einige neue Fächer hinzukamen. Wirklich neu waren hier nur die Meditationsübungen. Josef ging auf das Meditieren willig ein, ohne vorerst mehr als ein angenehm entspannendes Spiel darin zu sehen. Der Schulvorstand von Waldzell war ein origineller und etwas gefürchteter Mann. Otto Zebinden, damals schon gegen 60 Jahre alt. Aber es waren weniger die Lehrer als die Mitschüler, welche zunächst des Jünglings Neugierde erweckten. Namentlich mit zweien von ihnen hatte er einen lebhaften Austausch gehabt. Der eine, Carlo Ferromonte, brachte es später als Stellvertreter des Musikmeisters zum zweithöchsten Rang in der Behörde. Knecht nannte ihn später einen Spezialisten und Kenner in der Musik der reichen Ornamentik, der Verzierung, der Triller. Wie wir aus Knechts eigenen Aufzeichnungen wissen, spielten sie gemeinsam Couperin, Purcell und andere Meister der Zeit um 1700. Wenn man ein paar Stunden lang nichts als Doppelschläge, Pralltriller und Mordente geschlagen hat, sind die Finger wie mit Elektrizität geladen. Gerade Knechts Eifer im Erfassen des Sinnlichen, sein Bemühen aus dem Sinnlichen, Klanglichen, aus den Sensationen des Ohres in den verschiedenen Musikstilen ihren Geist abzulesen, hielt ihn auffallend lang davon ab, sich dem Glasperlenspiel wirklich zuzuwenden. In einer seiner Vorlesungen hat er später einmal die Wendung geprägt: Wer die Musik nur in den Extrakten kennt, welche das Glasperlenspiel aus ihr destilliert hat, mag ein guter Glasperlenspieler sein, er ist aber noch lange kein Musiker. Die Musik besteht nicht nur aus jenen rein geistigen Schwingungen und Figurationen, die wir aus ihr abstrahiert haben. Sie bestand durch alle Jahrhunderte in erster Linie aus der Freude am Sinnlichen, am Ausströmen des Atems, am Schlagen des Taktes, an den Färbungen, Reibungen und Reizen, welche beim Mischen von Stimmen, beim Zusammenspiel von Instrumenten entstehen. Man macht Musik mit den Händen und Fingern, mit dem Munde, mit der Lunge, nicht mit dem Gehirn allein. Und wer zwar Noten lesen, aber kein Instrument vollkommen spielen kann, der soll über Musik nicht mitreden. Es hatte eine Weile den Anschein, als habe Knecht sich entschlossen, nichts als Musiker zu werden. Alle im Belieben des Schülers stehenden Lehrfächer, darunter die erste Einführung ins Glasperlenspiel, versäumte er zugunsten der Musik so sehr, dass ihn gegen Ende des ersten Semesters der Schulvorstand darüber zur Rede stellte. Wenn ich in einem Unterrichtsfach versage, so sind Sie zweifellos im Recht, wenn Sie mich tadeln. Dazu aber habe ich Ihnen keinen Anlass gegeben. Ich dagegen bin im Recht, wenn ich von der Zeit, über die ich verfügen darf, 3/4 oder 4/4 der Musik widme. Ich berufe mich auf die Statuten. Länger als ein Jahr, vermutlich etwa 1,5 Jahre, dauerte diese eigentümliche Periode in Knechts Schülerleben. Normale, aber nicht glänzende Zeugnisse. Sowie, Stilles und, wie es nach dem Vorfall mit dem Vorstande scheint, etwas Trotziges sich zurückziehen. Keine irgend auffallenden Freundschaften. Dafür aber dieser ungewöhnlich leidenschaftliche Eifer im Musizieren und eben die Enthaltung von fast allen Privatfächern, auch dem Glasperlenspiel.